Kundgabe 5775. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.09.1953. Knechte des Satans. Wie abgrundtief sind die Menschen gesunken, denen das Leben der Mitmenschen nicht mehr heilig ist, die unbarmherzig sich zu Richtern aufwerfen über ihre Brüder und nach Willkür urteilen, sie der Freiheit berauben und ihnen schaden an Körper und Seele. Es sind willige Knechte des Satans, teuflischen Sinnes, bar jeder Liebe, ungerecht im Denken und Handeln. Es sind wahrlich zu Teufel gewordene Menschen, die keine Barmherzigkeit mehr verdienen und die darum unschädlich gemacht werden müssen, so die Zeit gekommen ist. Ihrer bedient sich der Gegner Gottes, und sie führen willig aus, wozu er sie antreibt. Es ist keine Liebe mehr unter den Menschen und noch viel weniger Gerechtigkeit. Ein jeder suchet nur eigene Vorteile und erzwingt sie sich auf Kosten des Mitmenschen. Und es sind keine Einzelfälle mehr, sondern die gesamte Menschheit bewegt sich in dieser Richtung. Wenn auch nicht immer offensichtlich, doch gedanklich sündigen gleichfalls viele Menschen, die nicht verabscheuen oder verurteilen, was offensichtlich Wirken des Satans ist. Die Welt hat sich gewöhnt an Schandtaten, die zum Himmel schreien. Sie duldet, statt dagegen anzugehen. Sie hilft nicht, wo Hilfe nötig wäre. Und die Zahl der Teufel wächst mit jedem Tage, und ihre schlechten Taten mehren sich. Es wird aber die Zeit kommen, da ein jeder sich verantworten muss vor Gott, da keiner sich verbergen kann vor ihm und da alle Schandtaten offenbar werden. Die Menschen glauben nicht mehr an einen Gott. Sie glauben nicht an einen Richter, vor dem sie sich verantworten müssen, und sie glauben nicht an eine Vergeltung. Doch sie werden auf Heller und Pfennig ihre Schuld bezahlen müssen. Es wird ihnen nichts erlassen bleiben. Jedes Unrecht wird seine Sühne fordern. Und die Freiheit, die sie missbrauchten, wird gewandelt werden in eine Gefangenschaft, die sie Ewigkeiten hindurch ertragen müssen, weil anders ihre Schuld nicht getilgt werden kann, weil anders sie nicht zur Besserung gelangen können. Nur das zutiefst Gesunkene muss solche Qualen ertragen. Doch vor dem Ende dieser Erde werden die Menschen in der tiefsten Tiefe angelangt sein, und die Erde wird außer der kleinen Schar der Gottgetreuen nur noch Teufel aufzuweisen haben, Vertreter dessen, der darum wütet auf Erden, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Dieser wirket auch jetzt schon unverkennbar, denn er treibt die Menschen an zu Grausamkeiten, zur Lüge und Intrige. Er versetzet die Menschen in größte Not, die nicht ihm zu Willen sind. Der Satan hat sich verkörpert in seinen Helfern und Helfershelfern. Und die Welt ist voller Sünde. Die Zeit der Trübsal hat begonnen, die das Ende einleitet. Und sie wird so verlaufen, wie es verkündet ist, in Wort und Schrift. Es wird die Verfolgung derer einsetzen, die ihm nicht zu Willen sind, die Gott treu bleiben und ihm dienen wollen und die darum eine Zeit des Kampfes durchhalten müssen, der gegen Gott selbst gerichtet ist. Dann aber ist auch das Ende da. Dann ist die Zeit erfüllet und dem Wirken des Satans wird ein Ende gesetzt. Dann ist der Tag des Gerichtes, wo Rechenschaft gefordert wird, wo die Gerechtigkeit Gottes alles ausgleichet, wo ein jeder empfangen wird, was er verdient. Amen.